Teufelsdorfer war zuletzt Berater der Signa, davor Vorstandsmitglied der S-Immo, einer österreichischen Immobiliengesellschaft, die an der Börse notiert. Er kann als kompetenter potenzieller Vorstand gelten, doch Abel gibt den Aufsichtsrätinnen und Räten keine Zeit, sich selbst ein Bild von Kandidaten zu verschaffen. Die gesetzte Frist erlaubt nur ein Abnicken. Der Lebenslauf des Kandidaten liege bei, teilt der Sanierungsverwalter lapidar mit und schließt mit einem klaren, wenn auch verquast formulierten Hinweis auf mögliche Schadensersatzforderungen. Wir haben Sie darauf hinzuweisen, dass aus unserer Sicht dringend angezeigt ist, hier keine Schadensursachen zu setzen, welche jedenfalls Ihnen in Ihrer Personalverantwortung obliegt. Auch übt Abel Kritik am neuen Aufsichtsratschef der Prime, Sebastian Schäfer, lange in Diensten der Credit Suisse und seit Januar 2024 für den Logistikmilliardär und Signa-Aktionär Klaus-Michael Kühne im Einsatz. Wir halten ausdrücklich fest, dass unserem Ansuchen, einen Aufsichtsratsvorsitzenden außerhalb des Aktionärskreises zu bestellen, ihrerseits nicht nachgekommen wurde, schreibt Abel. Wir haben dahingehend bereits erste negative Reaktionen aus Deutschland erhalten. Kritisch gesehen wird vor allem das bereits auch in der Öffentlichkeit bekannte Interesse der Kühne-Gruppe an einzelnen Immobilien in Deutschland. Abel und der Prime-Vorstand sehen den Aufsichtsratschef offensichtlich als konfliktet an und sollen deshalb beschlossen haben, dass mit Kühne nicht über den Verkauf von Immobilien verhandelt werde. Kühne hat in der Vergangenheit unter anderem am Hamburger Alsterhaus und am Elbtower Interesse angemeldet. Tatsächlich kann bei Schäfer von einem unabhängigen Aufsichtsrat nicht die Rede sein. Ebenso aber muss man bei Teufelsdorfers Vorstandskollegen Manuel Pirold Zweifel haben, dass er durchweg im Sinne der Gläubiger agiert. Denn Pirold war als langjähriger Finanzchef der Signa Benkos engster Vertrauter und damit mitverantwortlich für den Untergang der Signa, der inzwischen etliche staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren ausgelöst hat. Während es in den beiden Gesellschaften kracht und die Akteure sich gegenseitig blockieren, stellt die Republik Österreich das Treuhandkonstrukt bei den Signa-Gesellschaften in Frage und legt Rechtsmittel dagegen ein. Deren Vertreter Wolfgang Peschon sieht keinen Vorteil in der Sanierung und bezweifelt, dass höhere Werte für die Immobilien erzielt werden, wenn schon früh die ganzen Gebäude veräußert werden. Ein Insolvenzverfahren dient gerade auch der Hygiene im Wirtschaftsleben. Die Gläubiger, die Geld verlieren sollen, erfahren können, wer für ihre Verluste verantwortlich ist, sagt Peschon. Der Sanierungsplan steht dieser vollumfassenden Aufarbeitung entgegen. Dazu kommt, dass es im Fall der Signa um die bestmögliche Liquidation von Vermögenswerten und nicht um das Sanieren zum Zwecke eines Unternehmensfortbetriebs geht. Die Signa-Insolvenzen werden Jahre, im Falle des Konkurses vielleicht Jahrzehnte dauern. Nur wenige haben es geschafft, ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Die Anteilseigner werden neben Benko und seinem alten Management die großen Verlierer sein. Vor allem, wenn sie, wie Kühne oder die RAG-Stiftung, spät und zu hohen Kursen eingestiegen sind. Denn für sie wird kaum etwas oder nichts übrig bleiben, wenn die Gläubiger bedient wurden. Darüber hinaus drohen etliche der Geschädigten mit zur Verantwortung gezogen zu werden, sofern sie Beirats- oder Aufsichtsratsmandate hatten. Weniger betroffen sind die geldgebenden Banken, denn die meisten von ihnen sind über Grundpfandrechte abgesichert. Wie kompliziert und risikoreich allerdings die Verwertung der Signa-Immobilien für potenzielle Käufer sein kann, zeigt der Verkauf des weltberühmten Hotels Bauer in Venedig. Die Signa Prime verkaufte die Ikone, die mit ihrer Lage am Canal Grande auf einen Wert von 400 Millionen Euro geschätzt wurde, im April 2024 an die deutsche Schöller-Gruppe. Damit sollte ein Pfandrecht bedient werden, das Schöller sich mit einer Finanzierung an die Signa im Sommer 2023 gesichert hatte. Doch der Verkauf wackelte sofort erheblich. Denn während die Signa Prime das Hotel an Schöller weiterreichte, schlug ein weiterer Signa-Finanzierer, AC Limited aus den Emiraten, das gleiche Haus an einem Private Equity Investor aus London los. AC Limited hatte das Hotel Bauer als Sicherheit für eine im Sommer 2023 gegebene Finanzierung in Form von Mezzaninen erhalten. AC Limited habe das Hotel zwischen Signing und Closing des Deals mit der Schöller-Gruppe verkauft, erzählt Pirold beim Interviewtermin, das mache den Deal mit Schöller brisant. Nun müssen Anwälte klären, welcher Deal gilt. So verlieren fast alle in der Insolvenz. Die schlecht besicherten Geldgeber, darunter Pensionskassen und Versicherer, alle Anteilseigner und natürlich all jene, deren Jobs an den Immobilien und Unternehmen hängen. Aber es gibt auch Gewinner. Die großen Profiteure der Signa-Pleiten sind die Anwälte, Sanierer und Insolvenzverwalter. Ihr Einsatz wird mit hunderten Millionen Euro belohnt. Für sie ist die Signa eine schöne Leich, wie man in Bayern und Österreich besonders prunkvolle Bestattungen nennt.